Der Sprecher des TVRK-Notmaßnahmenkomitees für die Rettung der Opfer der gewaltsamen Entführung gab am 21. Juli eine Antwort auf die Frage des Korrespondenten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Er erwähnte Folgendes. Vor kurzem lehnten die südkoreanischen Behörden die Forderung verschiedener fortschrittlicher Organisationen Südkoreas, einschließlich des Vereins der Rechtsanwälte für demokratische Gesellschaft und die der Menschenrechteorganisation der UNO, nach einem Treffen mit den entführten TVRK-Bürgerinnen unter Vorwand der persönlichen Sicherheit der Familien der Opfer ab und ließen die Gemeinden davon reden, dass die Familien im Norden in Gefahr geraten, wenn man die freiwillig nach Süden gekommenen Frauen aus dem Norden bekannt macht. Die südkoreanischen Behörden problematisieren die persönliche Sicherheit der Familien der Opfer, was ein absurder Trugschluss und ein listiges Spiel dazu ist, das Bekanntwerden der Wahrheit der unmenschlichen Gruppenentführung zu verhindern und das hohe Ansehen der TVRK herabzusetzen. Durch die jüngste Pressekonferenz mit einem Handlanger des südkoreanischen Nationalen Nachrichtendienstes, den man in der TVRK am Tatort aufgedeckt und festgenommen hat, kam es ans Licht, dass die südkoreanischen Behörden durch Beschwichtigung und Betrug die TVRK-Bürgerinnen nach Südkorea abgeführt haben und die falsche öffentliche Meinung erregen, als ob sie freiwillig vom Norden geflohen wären. Auch wenn die südlichen Behörden diese Frauen von der Außenwelt abgesperrt zurückhalten und Umtriebe betreiben, können sie als internationale Terroristen und Menschenrechtsverbrecher-Schar ihr niederträchtiges Wesen niemals verbergen. Die TVRK wird die Wahrheit der Affäre der Gruppenentführung durch die südlichen Behörden völlig entlarven und solange aktive Maßnahmen weiter ergreifen, bis die TVRK-Bürgerinnen zurückgeschickt werden.